Derart gesehen waren auch die munter drauf loskolportierenden Abenteuerromane Nahost und Wildwest von der ersten Minute an in den Dienst einer guten Sache gestellt. Und alles, was Karl May, der bramarbasierende Verfasser, je darüber geäußert hatte, schien zu stimmen. Karabenimsi und Old Shatterhand, die tollen Kerle, machten Reklame für den Frieden auf ihre Weise. So, wie es die Masse mochte. Für einen, der Millionen hinter sich weiß, gewiss nicht die schlechteste Methode. Aber noch kein triftiger Grund dafür, dass man nun alle 73 grün-goldenen Karl-May-Bände eins höher im Bücherregal platzieren müsste. Am besten, man hält es hier mit Arno Schmidt, dem Erfahrenen. Man beschränke sich, ich rate gut, strikt auf diese beiden Werke. Im Reiche des Silbernen Löwen und auf Ardistan und Chinistan. Ardistan und Chinistan, 1907/08, das Urteil über diesen Dichter vollends verwirrend, von Geistern, die begriffen, als Krönung und letzte dichterische Folgerung bezeichnet worden. Unerhörte Worte, wenn es um einen Karl May ging, und eine Wertung, auf die die bloße Skizze des Inhalts nicht schließen lässt. Ardistan und Chinistan sind zwei Länder der Fantasie, in denen sich ewige menschliche Gegensätze und Unterschiede verkörpern. Ardistan ist das Land der großen Ebenen und Wüsten, Chinistan das Land der Höhe, der Fruchtbarkeit, Schönheit und Reinheit. Ardistan stellt sich dar als das Reich des Gewaltmenschen, Chinistan als das Reich der Edelmenschen. In dieser zwar nur geträumten, aber doch auf eindrucksvollste Weise vergegenwärtigten Landschaft rollte sich nun eine weit und glänzend ausgesponnene Handlung ab. Die Forderungen empor ins Reich der Edelmenschen und Friede auf Erden. Ein jeder, der in Ardistan gewesen ist, weiß, dass es das Land des Vergessens ist, Sidi. Wieso? Wer es betritt, der vergisst alles. Was und wo und wie. Und wer er vorher gewesen ist. Wer hat dir das weiß gemacht, lieber Halef? Weiß gemacht? Ich bitte dich, mich nicht zu beleidigen. Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten über Ardistan gesprochen. Der klügste von ihnen war ein alter, gelehrter und vielgereister Derwisch, der sich über 10 Jahre dort aufgehalten hatte und es also genau kannte. Er sagte, dass es mit Ardistan dieselbe Wandnis habe wie mit dem Menschenleben überhaupt. Wie meinst du das? Das will ich dir sofort erklären. Du gibst doch zu, dass wir beide nicht aus Ardistan stammen, obwohl wir uns jetzt hier befinden. Ebenso gibst du doch auch zu, dass wir nicht von der Erde stammen, gleich wir uns auf ihr befinden. Einverstanden. Aber weißt du, wo du gewesen bist, bevor du hier geboren wurdest? Nein. Damals aber, als du dich dort befandest, hast du es gewusst. Höchstwahrscheinlich. So hast du es also in dem Augenblick, in dem du geboren wurdest, vergessen. Der alte kluge Derwisch behauptete, dass die Erde eine Strafanstalt für Geschöpfe sei, die Allah nicht gehorchen wollten. Sobald sie durch das Tor der Geburt in das diesseitige Leben treten, vergessen sie alles Frühere. Sie wissen nicht mehr, was vorher war, und können nur durch unbedingten Gehorsam und unerschütterlichen Glauben, durch treue, ehrliche Arbeit und gute Werke nach dort zurückfinden, woher sie gekommen sind. Glaubst du das, Sidi? Die Ansicht dieses alten Derwischs ist interessant. Ich muss darüber nachdenken. Also denke nach. Er sagte, dass es im Leben eines jeden Menschen Augenblicke gäbe, in denen ihm die Erinnerung an das vergangene Leben aufleuchte wie ein Blitz, der ebenso schnell wieder verschwindet, wie er kommt. Und so ähnlich ist es auch mit Ardistan? Ja, es ist das Land des Vergessens, wie die Erde. Man behauptet sogar, dass das Leben in Ardistan ein ganz genaues Abbild des Erdenlebens sei. Du lächelst, Sidi? Ist das, was ich sage, nicht wert, geglaubt zu werden? Ob wert oder nicht, das kommt hier nicht in Betracht. Weißt du, wer du bist? Ja, wozu diese Frage? Und weißt du, wo wir gestern waren? Ja. Du hast es also nicht vergessen? Nein. Wie kann da Ardistan das Land des Vergessens sein? Hätten wir von dem Volksdichter Karl May nur dieses eine Werk, so gehörte er doch zu den bemerkenswertesten Gestalten unserer Literatur. Ardistan und Chinistan ist eines der ganz abseitigen, einmaligen Bücher, worin sich ein so seltener, kulturell bedeutsamer innerer Vorgang vollzieht, dass er gerade in einer Zeit wie der heutigen aufmerksamster Beachtung wird ist. Hier ist es, als ob nicht ein einzelner Mensch dichtend schöpferisch am Werke sei, sondern geistesgeschichtliche Verhältnisse an sich. Sätze aus einem Karl-May-Bild von Heinz Stolte, mit denen die endgültige Position dieses Schriftstellers festgelegt sein sollte. Und literarhistorisch fundierte Rehabilitation eines Mannes, der sich ab 1899 einer Presse-Hetzkampagne ausgeliefert sah, die ohne Beispiel geblieben ist. Was war passiert? An dem Zeitpunkt, groteskerweise, da sich der Abenteuerromanautor May anschickt, für ihn symbolisch surrealistisch zu schreiben, wird er von seiner eigenen Vergangenheit ereilt. Karl May ist vorbestraft, er hat gesessen. Jemand, der nur auf den geeigneten Augenblick gewartet hat, bringt es auf. Und die Folgen sind verheerend. Old Shatterhand flog auf. An die Stelle seiner märchenhaften Biografie trat der Polizeibericht. Karl May, ein Proletarier ohne Vorbildung, ein Lügner, der nie bei Indianern und Arabern war, ein Verbrecher, der schon als 17-Jähriger mit den Gesetzen der Feuerwehr in Konflikt kam. Ein entlassener Zuchthäusler, ein Protestant, der katholische Geschäfte macht. Provinzblätter druckten nach, was in der Frankfurter Zeitung stand. Die Eltern packte das gebildete Grausen. Die Welt wurde eng. Die Puritaner der Journalie hatten den Shakespeare der Jungen besiegt. Obwohl das Verdikt längst verjährt war, Karl May galt als anrüchige Sache.